Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Dresden, 20. Dezember 1786. Bis jetzt ist unsere Existenz höchst prosaisch gewesen. Ich besonders wusste kaum, wo ich mit der Zeit hin sollte, die mir von Arbeiten frei blieb. Die Abende sind mir erstaunlich zur Last. Denken mag ich nicht, auch schäme ich mich zu schlafen. Gestern waren wir im Goldenen Engel zu Mittag, vorgestern Abend bei Albrechts, wo Whist gespielt wurde. Diesmal aber gewann ich. Bei Reinhards war ich auch, um euer Kompliment an die Tante zu bestellen, und soll auch von der ganzen werten Familie, die Tante Millike nicht ausgenommen, schönstens grüßen. Meinen Herrn von Nostitz werde ich in den Feiertagen aufsuchen. Morgen gedenke ich, zu Neumanns zu gehen. Frage doch den Doktor um genaue Nachricht wegen der Minna, dass die Härten in der Brust bleiben und der Schmerz sich verloren hat, bringt mich fast auf die Gedanken, dass es langsam gehen möchte. Deinem Briefe nach seid ihr noch nicht viel oder gar nicht in Pleno ausgegangen. Was du mir von Göschen schreibst, will ich nur zur Hälfte glauben. Zwischen seinen Handlungen im bürgerlichen Leben und seinen Ideen dünkt mir überhaupt nicht viel Harmonie zu sein, und von einem gewöhnlichen Beurteiler, der dir vielleicht diese Nachricht gab, muss er oft verfehlt oder doch zu hart beurteilt werden. Der Übergang von dem Kliententon des Anfängers zum gesetzten Männerton musste für Göschen gefährlich ausfallen. In einer Stunde lässt sich diese neue Manier bei ihm über den Haufen werfen. Desto besser, wenn er kein Geld braucht. Meinen M. muss ich ihm offerieren aus Billigkeit, weil ich weiß, dass er gewinnen wird. Ob er meine Bedingung akkordiert, ist mir dann gleichgültig. Wenn es wahr ist, dass die Rezension eingeschickt worden, woran ich noch zweifle, so ist sie aus Mannheim. Solltest du etwas Vernünftiges von neuen Schriften in Leipzig ausfindig machen, das du ohnehin kaufst, so schicke mir's voraus. Ich kann's jetzt nicht über mich gewinnen, vielerlei aus der Geschichte zu lesen, noch bin ich nicht ganz in meinen poetischen Traum zurückgekommen, meine Arbeiten gehen mir noch nicht rasch genug. Seitdem ihr weg seid, habe ich in allem 6 Blatt gemacht, unter denen 4 seit heute und gestern sind. Lies mir doch meine Bogen und das 4. Heft, sei so gut und schicke mit einem bloßen Kuvert an Beck und an Charlotten. Die Exemplare nimmst du von denen, die mir Göschen schicken wird. Habt ihr Jünger schon gesprochen? Grüßt ihn recht sehr von mir. Apropos, einen Stollen solltet ihr uns billig schicken. Zwar Huber liegt nicht so viel daran als mir. Mir ist ordentlich bange auf die Feiertage. Ich habe mich entschlossen, den Februar und März dort zuzubringen, versteht sich, wenn die Umstände es tunlich machen, wenigstens wenn die Gründe und Gegengründe der Vernunft sich gegeneinander aufheben oder um ein geringes abweichen, so darf, glaube ich, mein Herz den Ausschlag geben. Adieu, herzliche Grüße an alles.